Kuski Pazan, schlägt der Pazan raus, entweder mit oder gegen uns. Hand drauf, Anlauf wird genommen, Baller, Midi-Bomb, Bratan, Clips kommt drauf. Wir bleiben stand, hab wie Beton, Lifestyle, kill em all, was ein mieser Flow, Alter, viel stoned. Bringe Lines, Rhymes, Vibes in Heiß, Heiß, Asche, Katze reißt. Ich chille mit deiner Schlucha und sage zu ihr, wie dich Hure. Denn ich bin so wie Teile, ich wecke in ihr Glücksgefühle. Ich war noch nie reich und ich brauch auch kein Brabus. Ich fahre lieber besoffen mit meinem Brabus. Baller mit der Glock, direkt an den Kopf. Durch Rapper machen einen auf Gangster, doch war nie im Block. Russian Pascha, komplett Pascha, Sascha und macht die Menge Haschka, Waslan. Es ist Freitagabend und wir ziehen paar Nasen. Wir kommen runter, denn wir rauchen Hasen. Deine kleine Suschka, die kann mir einblasen. Du siehst Brüder rennen, denn die Bullen rasen. Jeder zweite Russe, der sieht aus wie Van Damme. Warum? Ganz klar, weil Pilmeni ballern.